Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen dem Zentralvorstand des Verbandes für Behindertenschutz Koreas und dem Weltbund für Gehörlose werden jüngst aktiv durchgeführt. Im Jahr 2012 wurde ein Einverständnisdokument zwischen dem Zentralvorstand des Verbandes für Behindertenschutz Koreas und dem Weltbund für Gehörlose unterzeichnet. Nach der Veröffentlichung des vierjährigen Aktionsplans wurden die Zusammenarbeit und der Austausch in verschiedenen Bereichen forciert. Die Aktion für die Verbesserung der Berufe der Behinderten wird aktiver denn je entfaltet. Erhöht sich die Kapazität der Ausrüstungen der Baustoffherstellungsstätte der Gehörlosen und ist die Zusammenarbeit mit der Koreanischen Gesellschaft für Gehörlose bei der Zusammensetzung und Herausgabe der Bücher für Fingersprache zustande gekommen. Die Zusammenarbeit zur Ausrüstung für Informationsnetz der Punkteschrift zwischen der Blindenschule Pongzon Bezirk Südfanghe, der Blindenschule Hamhung Bezirk Südhamgyong und der Blindenschule Daedong Bezirk Südpyongan mit der Blindengesellschaft Koreas als Zentrum und dem Verlag Gangmyeong wurde erfolgreich durchgeführt. Die Kinderkrippe Kaesŏn, Stadtbezirk Moranbong, Stadt Pyongyang, für die Frühausbildung der taubstummen Kinder ist ausgezeichnet errichtet. Und damit das materielle Fundament für regelmäßigen Betrieb der Frühausbildungsklasse für Fingersprache und des Ausbildungskabinetts der Dolmetscher durch Fingersprache geschaffen wurden. Der Weltbund für Gehörlose leistete aufrichtigen Beistand zur Ausbildung der technischen Berufe in Bezug auf die Entwicklung und Einführung der elektronischen Lichtsignalgeräte der Tauben und die IT-Ausbildung der Tauben durch die Mitglieder der Koreanischen Gesellschaft für Gehörlose. Im Jahr 2014 besuchte die Delegation der Koreanischen Gesellschaft für Gehörlose das Sekretariat des Weltbundes für Gehörlose und tauschte die Erfahrungen über die Arbeit für Tauben aus. Im Jahr 2016 besuchte die Delegation des Weltbundes für Gehörlose die DVRK und beriet die Fragen für Verstärkung der Zusammenarbeit in Zukunft. Der Austausch mit der internationalen Organisation wird weiter forciert.